Was müssen wir im Allgemeinen bei jedem Gebot beachten? Bei jedem Gebot muss man den positiven und den negativen Teil berücksichtigen. Das heißt, was uns geboten und was uns verboten wird. Es gibt immer beides. So. Ich stelle das dann noch dar. Das ist auch gut theologisch begründet, Aufbau hier in den einzelnen Kapiteln, Abschnitten beim Heiligen bis zum 10. über die Gebote.